Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen. Stille Nacht, heilige Nacht. Die bewegende Geschichte eines Welthits. Ein Feature von Gudrun Sulzenbacher. Dezember 1818. Oberndorf. Ein kleiner Ort 20 Kilometer nördlich von Salzburg. Knapp vor der bayerischen Grenze. Mitternacht ist längst vorüber. Die Gassen sind leer. Kein Licht dringt aus den Fenstern. Kein Rauch steigt aus den Schornsteinen auf. Nur ein Nachtwächter stapft durch die Kälte und den hartgefrorenen Schnee. Hinter ihm ein zottliger Hund. Gehören die beiden zusammen? In der Schifferkirche St. Nikolai ist die Christmette soeben zu Ende gegangen. Die Lichter sind gelöscht. Langsam breitet sich Stille aus. Geruch von Weihrauch hängt in der Luft. Vom Steinboden herauf kriecht die Kälte. Da und dort verhallt ein Husten in der Dunkelheit. Keiner steht auf. Warum gehen wir nicht? Ja, wart's ab. Es wird schon einen Grund haben. Die Leute bleiben knien in den harten Bänken und schauen erwartungsvoll nach vorn, zur großen Krippe hin. Denn dort brennen noch die Kerzen. Sie tauchen den Krippenberg und seine über 100 handgroßen Figuren in ein geheimnisvolles Licht. Oh, die Gewänder von den drei Königen. Schau, wie die glitzern. Psst, sei doch still. Hast du gesehen, wie das... Nicht sehr alle, weil die goldenen Engel über dem Stall. Du kannst doch gar nicht zählen. Ihr zwei, jetzt gibt's doch einmal Ruhe. Zwei Männer schreiten andächtig von hinten durchs Kirchenschiff nach vorne zur Krippe. Jetzt können die Oberndorfer die beiden erkennen. Der eine ist ihr Hilfspfarrer, Josef Mohr, der vorhin die Messe zelebriert hat. Der andere ist ihr Organist, Franz Xaver Gruber, der Lehrer vom Nachbarort, der vorhin an der Orgel saß. Aber warum hat Pfarrer Mohr jetzt eine Gitarre dabei? Eine Gitarre in einem Gotteshaus? Ist doch ein Wirtshausinstrument. Was sind die Blätter, die der Organist grob in der Hand hält? Sind das Noten? Ja, was haben denn die beiden vor? Die Männer bleiben stehen, nah an der Krippe, und wenden sich den Kirchgängern zu. Rundum ist alles duster, nur die Krippe hell erleuchtet. Und daneben, im Halbdunkel, diese zwei Männer im Widerschein der flackernden Kerzen. Gespannte Stille. Da greift Josef Mohr in die Saiten der Gitarre. Franz Xaver Gruber räuspert sich, ein paar Akkorde erklingen, und dann stimmen die beiden Freunde ein Lied an, das die Welt noch nie gehört hat. Und draußen auf der vereisten Gasse unterbricht der Nachtwächter neugierig seinen Rundgang und lauscht den zarten Tönen, die durch die hölzerne Kirchtür dringen. So muss es geklungen haben, als vor über 200 Jahren dieses Weihnachtslied in Oberndorf zum ersten Mal gesungen wurde. Oder so ähnlich. Genau wissen wir das nämlich nicht. Standen Mohr und Gruber tatsächlich vor der Krippe? Sangen sie das Lied tatsächlich nach der Christmette? Und war damals wirklich ein Chor dabei, der die Schlusszeile wiederholt hat? Oder haben vielleicht die Kirchgänger den Refrain mitgesungen oder mitgesummt? Über manches kann man nur rätseln. Das aber wissen wir. Ruhe hatten die Menschen damals keine. Ruhe, Geborgenheit, Zusammengehörigkeit, Frieden, das war es, wonach sich die Oberndorfer damals sehnten. Denn Schreckliches hatten sie erlebt und nicht nur sie. Ganz Europa war damals traumatisiert und hoffte auf bessere Zeiten. 23 Jahre lang hatte Napoleon den Kontinent mit Kriegen überzogen. Ganze Landstriche waren besetzt worden, entmachtet, geplündert und durch Brände vernichtet. Elend aller Orten. Dauernd verschoben sich die Grenzen, nichts war mehr sicher. Es kam zu Aufständen, aber die wurden blutig niedergeschlagen. Als Napoleon besiegt war, beriefen die Siegermächte den Wiener Kongress ein. Dort wurde Europa neu geordnet. Die Kriege waren jetzt vorbei. Aber zurückblieben verstörte, verarmte und hochverschuldete Menschen. Und die neuen Grenzen, die der Wiener Kongress gezogen hat, zerrissen Länder, Städte und Familien. Zu Ende war es jetzt auch mit dem geistlichen Fürstentum Salzburg. Lange Zeit hatten wohlhabende Bischöfe das Land regiert. Nun verlor Salzburg seine Selbstständigkeit und ein Teil des Landes kam zu Bayern, der größere Teil kam zu Österreich. Die einst so prächtige Residenzstadt verkam zur unbedeutenden Kreisstadt. Kunstschätze wurden nach Wien gebracht, Beamte verließen die Stadt. Das Geld wurde entwertet und die Bevölkerung verarmte. Auch der kleine Ort Oberndorf wurde zerrissen, genauer gesagt weggerissen von seinem Zentrum, der Stadt Laufen. Der Hauptort Laufen lag jetzt in Bayern. Der Ortsteil Oberndorf aber lag nun in einem anderen Land, in Österreich. Der Fluss Salzach, der mitten durch die Stadt fließt, wurde zur nassen Grenze zwischen Bayern und Österreich. Und so hatten die Oberndorfer plötzlich kein Stadtzentrum mehr, keine Schule, kein Gemeindeamt, keinen Friedhof. Doch nicht nur die Kriege und ihre Folgen brachten Not und Verzweiflung ins Land. Weit entfernt, auf der anderen Seite des Globus, in Indonesien, brodelte es gewaltig in der Erde. Ein gigantischer Vulkanausbruch sollte bald das Schicksal der halben Welt bestimmen. Aber noch ahnte niemand etwas von der ersten globalen Klimakatastrophe der Neuzeit. Plötzlich, im Frühjahr 1816, reden alle vom Wetter. Denn das hat es noch nie gegeben. Heuer will's und will's nicht Frühjahr werden. Ich sag's dir, das ist verhext. Zuerst der ewige Regen und jetzt schneit's schon wieder und alles wieder zugefroren. Ich sag's dir, das ist Teufelswerk. Ja, aber wenn wir jetzt nicht aussäen, im Sommer ist's zu spät. Schauen wir mal. Wenn's der Herrgott will, dann wird der Sommer heuer richtig heiß. Dann geht die Saat auch ganz schnell auf. Wart nur, bis der Sommer kommt. Doch der Sommer kommt nicht. Er fällt einfach aus. Und mit ihm die Ernte. Tödliche Kälte legt sich wie ein Leichentuch über die nördliche Erdhalbkugel. Die Sonne verschwindet, es gibt nur mehr eisigen Frost, durchdringende Nässe und deprimierendes Dauergrau. Dieses Jahr 1816 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr ohne Sommer. Die Katastrophe beginnt im Frühjahr des Jahres zuvor. Auf der indonesischen Insel Sumbawa. Dort liegt ein schlafender Riese, der Vulkan Tambora. Aber jetzt, am 5. April 1815, erwacht der Berg. Er grollt, er spuckt, er lässt die Erde beben und kündigt Unheil an. Keiner von den 4000 Insulanern weiß, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat. Tagelang schleudert der Tambora Asche und Gestein aus einem riesigen Schlot. Der Donner ist weithin zu hören, auch auf der 800 Kilometer entfernten Insel Java. Dort wundert sich der britische Gouverneur. Kanonen? Das sind Kanonenschüsse, eindeutig. Aber wer zur Hölle schießt denn da? Verstärkung! Doch das ist kein Angriff feindlicher Soldaten. Etwas viel Schlimmeres bahnt sich an. 5 Tage lang brodelt der Tambora. Dann, am Abend des 10. April, ist es soweit. In einer gigantischen Explosion sprengt der über 4000 Meter hohe Berg sich gleichsam selbst in die Luft. Feuersäulen schießen in die Höhe, vereinen sich schließlich zu einem flammenden Inferno, das tagelang wütet. Tambora, der bislang größte Vulkanausbruch in der Geschichte der Menschheit. Fast die Hälfte des Berges ist wegrasiert. Zurück bleibt an dieser Stelle der größte Krater der Erde. Über 5 Stunden Fußmarsch bräuchte es heute, um seinen Rand zu umrunden. Die Explosion löst einen Tsunami aus, eine mächtige Wasserwoge von immenser Masse und Zerstörungskraft. Gegen Mitternacht erreicht diese Welle die Ostseite der Insel Java und verwüstet dort die Küste. In dieser einen einzigen entsetzlichen Nacht kommen über 10.000 Menschen ums Leben. Sie ersticken, sie verbrennen oder werden von Lavabrocken erschlagen. Die meisten ertrinken in den tosenden Fluten des Tsunamis. In den nächsten Wochen und Monaten sterben weitere 100.000 Menschen, so schätzt man, an Hunger und Seuchen. Doch das ist nur der Anfang. Die wahre Katastrophe soll erst kommen. Denn noch viel gewaltiger, noch viel zerstörerischer als der Ausbruch selbst ist der tödliche Atem des Riesen. Unmengen von Schwefelgas hat der Vulkan in die Lufthülle der Erde geblasen. 43 Kilometer weit hinauf bis in die Stratosphäre. Dort oben bildet sich nun ein riesiger, dunkler Schleier, der die Wärmestrahlung der Sonne gleichsam verschluckt. Und diese gigantisch große Wolke wird jetzt durch die Luftströmung über den ganzen Erdball verteilt, vor allem über die nördliche Halbkugel. Die Höhenwinde brauchen Monate, um den Schleier rund um den Globus zu tragen. Und so kommt es, dass die Menschen in den anderen Ländern erst im Jahr darauf merken, dass etwas nicht stimmt. In Indien fällt der Monsun aus. Die Felder bleiben knochentrocken und als dann endlich die ersehnten Niederschläge kommen, sind sie verheerend. Die Ackerflächen werden einfach fortgespült. In Kanada sieht es im Juni aus wie im Dezember. Süddeutschland liegt Ende Juli begraben unter 30 Zentimetern Schnee. In der Schweiz schneit es noch im August. Andernorts hängen wochenlang unauflösliche dunkle Wolken am Himmel. Dann stürzen sintflutartige Regenfälle herab. Hagelstürme mähen alles nieder und Überschwemmungen reißen Wege, Weinberge und Häuser fort. Die wenigen Kartoffeln auf den Feldern, die nicht verfault sind, muss man ausgraben aus hart gepresstem Schnee. Frisch geborene Schafe erfrieren selbst im Stall. Tausende Vögel fallen tot von den Bäumen. Ochsengespanne stecken im Schlamm fest. Schiffe mit Vorräten bleiben im Eis stecken. Bleiben denn nur die Boote? Ich kann nichts erkennen da draußen bei diesem Sturm. Hoffentlich ist es nicht überall so zugefroren. Wenn wir heute wieder keinen Nachschub bekommen, weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Wir können nur beten. Bald fehlt es an Lebensmitteln, an Heizmaterial, an allem. Die Preise schnellen in die Höhe. Fast niemand kann das bezahlen. Arbeitslose ziehen durch die Gegend und betteln. Wer auf den Feldern beim Stehlen erwischt wird, wird öffentlich enthauptet. Verzweifelt schlachten die Hungernden ihre letzten Pferde, dann Katzen und Hunde, schließlich braten sie Ratten. Die Wälder werden zur Speisekammer der Not. Dort kann man Moose sammeln, Wurzeln, Flechten, Brennnesseln, Vogelbeeren und Schnecken. Manche Mutter versucht, aus gekochtem Gras und eingeweichten Sägespänen Brot zu backen. Wie eklig. Warte, ich leg's in die heiße Pfanne, dann schmeckt's bestimmt besser. In den Großstädten gehen die hungernden Massen, die ihre Steuern nicht mehr bezahlen können, auf die Straßen. Sie protestieren und randalieren. In Frankreich rotten sich hungernde Bauern zusammen und überfallen Händler und Kaufleute, um deren Vorräte zu stehlen. Mit Staatsgewalt werden diese Aufstände niedergeschlagen. Und dann bricht in Asien die Cholera aus und beginnt ihren fürchterlichen Seuchenzug rund um die Welt. Es wird eine der größten Pandemien in der Geschichte der Menschheit und sie fordert Millionen von Todesopfern, denn zunächst weiß man nicht, was die Durchfallerkrankung verursacht und wie man sie bekämpfen könnte. Eigentlich wissen die Menschen damals überhaupt nicht, wie sie diese lebensbedrohliche Situation einordnen sollen. Sie haben kein Internet, sie haben nur die Kirche. Und sie haben nicht den Mut, daran zu zweifeln, was diese ihnen sagt. Diese Seuchen, das ist alles die Strafe Gottes für euer sündhaftes Verhalten. Der einzige Lichtblick in dieser düsteren Zeit sind die seltenen, aber extrem spektakulären Sonnenauf- und Untergänge. Denn wenn dann doch einmal die Sonne scheint, schaffen die Schleier in den oberen Luftschichten eine noch nie gekannte Farbenpracht. Sie lassen den Himmel buchstäblich aufflammen in glühenden Rot-, Orange- und Violetttönen. Berühmte Maler wie Caspar David Friedrich und William Turner, beides begeisterte Himmelsbeobachter, bannen diese Spektakel auf Leinwand. Das Jahr ohne Sommer regt auch Positives an. Kluge und kreative Menschen überlegen, wie man solch eine Krise bewältigen kann. Und so kommt es zu segensreichen Taten und cleveren Erfindungen. In einigen deutschen Städten gründen reiche Bürger sogenannte Kornvereine. Diese Vereine importieren große Mengen von Getreide und stellen damit sicher, dass wenigstens genug Brot für alle da ist. Man investiert in den Straßenbau, damit die vielen Arbeitslosen eine Beschäftigung haben. Man entwickelt das Versicherungswesen weiter und erfindet die Sparkasse, damit auch die einfachen Leute eine Vorsorge betreiben können. Und als man entdeckt, dass sich die Cholera über verseuchtes Wasser verbreitet, entsteht die Idee, das Abwasser vom Frischwasser zu trennen. So kommt es zum Bau der ersten modernen Kanalisationen. Zuerst in London, dann in anderen Städten. Eine besonders pfiffige Erfindung kommt aus Karlsruhe. Dort gibt es im Jahr ohne Sommer keine Pferde mehr, aber einen findigen Forstbeamten namens Karl Freiherr von Dreis. Es muss doch möglich sein, auch ohne Pferde weiterzukommen. Irgendwie anders, ganz anders, irgendwie. So tüftelt der Freiherr an einer völlig anderen Form von Fortbewegung. Heraus kommt die Laufmaschine, ein zweirädriges Gefährt. Man nennt es Draisine. Und es ist der Vorläufer des heutigen Fahrrads. Ebenfalls aus dem Jahr ohne Sommer stammt ein Vorbild für heutige Horrorromane. Die englische Autorin Mary Shelley macht mit Freunden Urlaub in der Schweiz am Genfersee. Doch die Ferien fallen buchstäblich ins Wasser. Wochenlang regnet und stürmt es. Ach, bleibt lieber hier drinnen. Bestimmt wird es eh gleich wieder hageln. Draußen kann man eh nichts unternehmen. Und hier seid ihr auch sicher vor den lästigen Bettlern. So sitzt die ganze Clique den ganzen Juli über am Kaminfeuer fest und erzählt sich gegenseitig Geschichten. Heraus kommt nur Gruseliges. Denn die Freunde sind geschockt von den Ängsten und Nöten der Menschen, die sie ringsum beobachten können. Und sie sind tief beeindruckt von den monströsen Wetterkapriolen. Mary Shelley denkt sich eine Story aus über einen Schweizer Arzt, der einen künstlichen Menschen erschafft. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer unbeschreiblich schrecklichen Grimasse. Sie schreibt die Geschichte auf. Aber rasch beherrschte er sich und fuhr ruhiger fort. 2 Jahre später wird sie gedruckt. Der Roman trägt den Titel Frankenstein. Noch jemand schreibt in diesem Jahr ohne Sommer etwas auf, das einmal weltberühmt werden soll. Ein Gedicht mit 6 Strophen. Der Autor heißt Josef Mohr und sein Text trägt den Titel »Stille Nacht, heilige Nacht«. Dabei ist Josef Mohr so arm auf die Welt gekommen, dass er nicht einmal schreiben hätte lernen können. Hätte. Denn als Josef 7,5 Jahre alt ist, passiert etwas, das seinen Lebensweg nachhaltig verändern soll. Die Geschichte beginnt also mit einem merkwürdigen Zufall in Salzburg, im Armenviertel, unter dem Kapuzinerberg, auf der Imbergstiege. Dort am Fuße, genauer gesagt in der Steingasse Nummer 31, wohnt der kleine Josef Mohr. Der Junge liebt es, auf der langen Holztreppe zu spielen. Vergnügt springt er die Stufen hinauf, nicht alle 261, das hat die Mutter ihm verboten, und hüpft sie wieder hinunter, einmal links, einmal rechts, klatscht in die Hände und pfeift ein Lied. Unten angekommen, muss er kurz verschnaufen. Aber dann fängt er lauthals zu singen an, denn hier hallt es so schön von den Wänden der Felsen und der Häuser zurück. Da kommt von oben vom Kapuzinerberg ein Mann herunter. Ein geistlicher Herr, denkt sich Josef, so wie der angezogen ist. Tatsächlich ist es ein Benediktinerpater, und zwar der Domvikar Johann Nepomuk Hirnle. Der kann aber singen, sagt sich der Chorleiter, so ein musikalischer Bub, und bleibt bei Josef stehen. Geh, Bub, was machst du denn hier? Warum bist du nicht in der Schule? Als Hirnle erfährt, dass der Junge gar nicht zur Schule geht, ist er entrüstet. Ich muss unbedingt mit deinen Eltern reden. Josef führt den Pater zu sich nach Hause. Seine Mutter ist auf solch hohen Besuch gar nicht vorbereitet. Sie springt auf, lässt die Stecknadeln fallen, streicht die Schürze glatt und dann bittet sie Hirnle, Platz zu nehmen. Der merkt sehr wohl, dass es in diesem kleinen, feuchten Raum kaum Platz gibt für all die Frauen und Kinder, die hier herumsitzen und liegen. Er kann die Armut sehen, ja, förmlich riechen. Trotzdem fragt er Josefs Mutter, warum geht denn euer Sohn nicht zur Schule? Ich habe ihn singen hören, drüben, auf der Imbergstiege. Wie könnt ihr ein solches Talent einfach vergeuden? Und Anna Schäuber, die Strickerin und Mutter von Josef Mohr, erzählt jetzt dem Domvikar die ganze Geschichte. Hochwürden, der Bub ist ja unehelich. Ich habe ihn als lediges Kind zur Welt gebracht, hier in Salzburg. Ich verstehe. Und die 9 Gulden Strafgeld habe ich auch nicht gehabt. Ihr wisst, wegen der Anzeige und dem fleischlichen Verbrechen und... Wann ist denn das gewesen? Die Geburt vom Josef? Ja. Am 11. Dezember vom Jahr 1792. So, so. 7,5 ist er jetzt, der Bub. Kennt er denn seinen Vater? Ach, der Franz, der ist verschwunden bald darauf. Ja, vorher hat er den Bub schon noch anerkannt als seinen Sohn. Deswegen heißt er ja Mohr, wie sein Vater, und nicht Schäuber wie ich. Soldat also. Ja, Nachtwächter unten am Tor. Tagsüber hat er hier geschlafen, da sind wir schon aufgestanden gewesen. Der Kostgänger also. Ja, vom Stricken und Spinnen allein kann man ja nicht leben. Da habe ich mir halt was dazu verdient mit dem Franz. Ihr seht ja selber, wie viele hungrige Mäuler ich zu stopfen habe. Und die Geschichte mit den 9 Gulden? Ich meine, für 12 Gulden kriegt man heutzutage einen Ochsen. Wie habt ihr denn so viel... Das war Wohlmut, der Scharfrichter. Der hat die Strafe bezahlt, ist dann auch dafür Taufpate vom Josef worden. Ach, der Bub, der schämt sich ja so, lediges Kind. Und dann auch noch den Henker zum Taufpaten. Ich hab's ihm schon versucht zu erklären. Josef, hab ich gesagt, schau her, Henker, das ist kein guter Beruf. Da kann einer noch so reich sein. Aber wenn er für ledige Kinder den Taufpaten macht, steht er schon besser da. Da haben Sie wohl recht, gute Frau. Kein Wunder, dass da der Bub nicht zur Schule gehen kann, bei dieser Herkunft. Was könnte man da machen? Und weil Pater Hirnle ein großes Herz hat und vom Talent des jungen Josef zutiefst überzeugt ist, beschließt er kurzerhand, ihn zu unterstützen. Und zwar richtig. Er bezahlt ihm eine Schulausbildung, nicht irgendeine. Er bringt den Jungen in der damaligen Eliteschule der Stadt unter, in St. Peter. Und das heißt etwas. Nur 24 Schüler nimmt das Internat jedes Jahr auf, aber weit über 100 stehen jährlich auf der Warteliste, lauter Söhne von reichen und wichtigen Bürgern. Hirnle fördert den überaus intelligenten Jungen, wo es nur geht. Josef ist fleißig und begeistert. Bald spielt er 3 Instrumente und singt in 2 Chören. Doch dann muss Josef die Stadt Salzburg verlassen. Sein Förderer hat kein Geld mehr für ihn. Aber immerhin so gute Beziehungen, dass er ihn im Lyzeum des Benediktinerstifts in Kremsmünster, einer Stadt in Oberösterreich, unterbringen kann. Hier macht Josef schließlich die Matura und hält stolz sein Abiturzeugnis in der Hand. Vorzüglicher Schüler. Wenn auch leutselig und zuweilen unbesonnen. Unbesonnen? Ja, mei. Wenn ich erst einmal Pfarrer bin. Und du, mein Herrgott, du brauchst ja Priester, die nah bei den Leuten sind. Nicht weit von Kremsmünster entfernt und ein paar Jahre vorher legt ein anderer junger Mann ebenfalls eine Prüfung ab. Die Lehrerprüfung. Der Mann heißt Franz Xaver Gruber. Beide wissen noch nicht, dass sie bald einander begegnen und Freunde werden. Aber erst einmal zieht Josef Mohr von Kremsmünster zurück nach Salzburg und tritt dort als 19-Jähriger ins Priesterseminar ein. Dafür braucht er, weil er unehelich geboren ist, eine kirchliche Sondergenehmigung. 4 Jahre später wird er dann zum Priester geweiht, mit noch nicht einmal 23 Jahren. Und wieder braucht es eine Extraerlaubnis, diesmal, weil er zu jung ist. Noch keine 25 Jahre alt, wie vorgeschrieben. Welch eine Karriere! Was wohl aus ihm geworden wäre, wenn ihn der Domvikar Hirnle nicht zufällig singen gehört hätte, damals, auf der Imbergstiege? Ja, das weiß nur der Herrgott. Oktober 1815. Maria Pfarr, ein Wallfahrtsort, 120 Kilometer südlich von Salzburg. Pfarrer Stoff steht auf dem Kirchplatz und hält Ausschau nach einem Pferdegespann. Es soll heute den neuen Hilfspfarrer bringen, den Josef Mohr aus Salzburg. Ja, wo bleiben die nur? Dann ist am Ende der Straße eine Staubwolke zu erkennen. Ah, da hinten. Das müssen sie sein. Als die Pferde endlich da sind, heißt er den jungen Kollegen herzlich willkommen und möchte ihm mit dem Gepäck helfen. Keine Koffer? Doch. Hier. Ach so, nur der Rucksack. Ja, und die Reise? Alles gut gegangen? Ihr schaut ein bisschen blass aus. Ja, ist diese Höhe. Ich bin hier irgendwie gar nicht gewöhnt. Also da hinten über den Tauernpass, da bin ich richtig ins Schnaufen gekommen. Aber im Sitzen. Ja, der Pass. Da seid ihr ja auch auf 2000 Metern gewesen. Und hier sind wir immer noch weit über 1000. Aber Gott sei Dank ist heuer der Pass noch offen. Im Winter, da gibt's kein Hereinkommen mehr und auch kein Hinauskommen. Da haben wir im Lungau herum viel Schnee, oft bis in den April ein. Aber sagt's, wollt ihr euch nicht ein bisschen ausruhen? Ja, ehrlich gesagt glaube ich, dass... ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Gut, und morgen kann ich euch die Gegend zeigen und euch zu eurem Großvater bringen. Den kennt ihr ja noch nicht, wie ich gehört habe. Nein, aber ich bin wirklich schon sehr gespannt. Ja, der alte Mohr. Wenn wir den nicht hätten, bei 7000 Leuten, da braucht's schon einen, der das Badehaus betreibt und der für jede Krankheit ein Kräutlein hat. Jetzt ist er 86. und macht noch immer seine Salben und Schnäpse und Tinkturen und Mixturen und was weiß der. Ja, hoffentlich noch recht lang. Und so lernt Josef Mohr Mitte 20 seinen Großvater kennen. Doch schon wenige Monate später, im Januar 1816, muss er ihn beerdigen. Es ist das Jahr ohne Sommer. Und im Lungau herrscht monatelang strenger Frost. Dann vernichten Unwetter und Dauerregen die Ernte und das weltabgeschiedene Hochtal verarmt noch mehr. Und mehr denn je brauchen die verzweifelten Menschen jemanden, der ihnen Trost und Hoffnung gibt. Josef Mohr kann nicht immer helfen, wie er möchte. Denn immer öfter wird auch er krank. Als Kind hat er sich in den feuchten Kammern in der Steingasse die Tuberkulose eingefangen. Jetzt in der Kälte meldet sich sein Lungenleiden zurück. Und er verbringt sehr viel Zeit im Bett. In dieser Zeit, wohl um Weihnachten herum, schreibt Josef Mohr ein Gedicht. Es erzählt von jener Nacht in Bethlehem, von Jesu Geburt und von den Hirten, von dieser frohen Botschaft für die ganze Welt und dass Gott schon vor langer Zeit den Menschen Schonung verheißen hat. Der Text hat 6 Strophen. 2 Jahre später, am Heiligabend 1818, wird Franz Xaver Gruber eine Melodie dazu komponieren. 3 Strophen von diesem Gedicht werden viele Jahre später als Weihnachtslied bekannt und dann weltberühmt. Aber noch ist Stille Nacht, Heilige Nacht ein Gedicht und verschwindet erst einmal in Josef Mohrs Schreibtischschublade. Das folgende Jahr wird dann für Josef Mohr dramatisch. Das Wetter spielt noch immer verrückt. Es gibt viel Schnee, viel Elend und viele Tote. Der Hilfspfarrer muss oft weit durchs verschneite Gebirge zu den Sterbenden stapfen. Im Sommer liegt er selbst todkrank im Bett. Pfarrer Stoff weiß sich keinen Rat mehr. So kannst du nicht weitergehen. Ich bringe euch nach Salzburg ins Spital. Und dann werde ich mich darum kümmern, dass ihr in eine mildere Gegend kommt. Das Hochgebirge, das ist wirklich nichts für euch. Und so geschieht es. Josef Mohr bleibt 6 Wochen lang im Salzburger Krankenhaus. Dann wird er aus gesundheitlichen Gründen nach Oberndorf versetzt. Die 20 Kilometer dorthin wird er gewandert sein, ohne viele Habseligkeiten. Aber eines hat er dabei in seinem kargen Gepäck. Das Gedicht aus seiner Schreibtischschublade. In Oberndorf trifft Josef Mohr den um 5 Jahre älteren Franz Xaver Gruber. Die beiden verstehen sich gut und werden Freunde. Und bald stellt sich heraus, dass sie außer der Liebe zur Musik noch andere Gemeinsamkeiten haben. Auch Gruber wurde, wie Mohr, in ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Und auch bei Gruber änderte sich manches im Leben wegen seltsamer Zufälle. Wir schreiben das Jahr 1787. Mozart komponiert seine kleine Nachtmusik. Goethe ist auf Italienreise. Im hochverschuldeten Frankreich steht eine Revolution vor der Tür. Auf der Insel Korsika wird Napoleon geboren. Und in Hochburg, einem kleinen Ort an der bayerisch-österreichischen Grenze, kommt einen Monat vor Weihnachten Franz Xaver Gruber zur Welt. Noch ahnt niemand, dass er einmal ein weltberühmtes Weihnachtslied komponieren wird. Wie auch, seine Eltern sind arme Kleinbauern, die jetzt 5 hungrige Mäuler zu stopfen haben. Ein 6. Kind wird noch folgen. Um überleben zu können, arbeitet Bauer Gruber zudem als Heimweber. Doch das Weben zu Hause bringt nicht viel Geld. Eigentlich immer weniger, denn vor 2 Jahren ist in England der mechanische Webstuhl erfunden worden. Und nun produzieren die städtischen Fabriken viel schneller, feinere und billigere Stoffe. Vater Gruber bestimmt, dass sein Sohn Leinenweber werden soll. Und so muss der kleine Franz schon als Kind am Webstuhl sitzen. Stundenlang. Immer das Gleiche. Immer im Dreitakt. Aufs Pedal treten, Schiffchen schleudern, Weberkamm anschlagen. Ein hartes Handwerk. Dabei möchte Franz viel lieber singen, musizieren, komponieren und malen. Das bemerkt auch sein Lehrer Andreas Peterlechner. Und so macht er sich eines Tages auf den Weg zum kleinen Gehöft der Weberfamilie. Vater Gruber, ihr wisst's ja, Eier Franzl, der liebt die Musik. Über alles. Und er sagt, er möchte Lehrer werden. Also, wenn ich ihn... Hört's mir doch auf mit diesem Gerede. Nix wie Träume. Aber er ist wirklich begabt. In eurem Buben steckt viel mehr als die Zukunft von einem Weber. Der hat das Zeug. Mein Bub, der wird Weber und Bauer, so wie ich. Und wie mein Vater das gewesen ist und mein Großvater. Und alle hier auf dem Hof. Redliches Handwerk. Doch Lehrer Peterlechner gibt nicht auf. Er gibt dem jungen Franz Musikunterricht, zeigt ihm das Orgel- und Geigenspiel und bereitet ihn auf den Lehrberuf vor. Alles gratis. Alles heimlich. Bis Peterlechner eines Tages krank wird und als Organist ausfällt. Hochwürden, ich werd's nicht schaffen. Bei der Sonntagsmess die Orgel zu spielen. Aber ich wüsste einen, der für mich einspringen kann. Der Franzl. Wir? Der Gruber? Mein Gott, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ein Bub mit 11 Jahren. Obwohl, besser ein schlechter als gar keine Musik. Einverstanden. Aber es sollte anders kommen. Alle Gottesdienstbesucher an diesem Sonntag staunen. Wie schön der Bub spielen kann. Und am meisten Sakrament. Staunt sein Vater. Die hören ihm ja alle zu. Gerührt verlässt er die Kirche, wandert ins nahegelegene bayerische Burghausen und kauft dort für seinen Sohn ein Tasteninstrument zum Üben. Ein gebrauchtes Spinett für 5 Gulden. Jetzt hat Franz Xaver Gruber die Anerkennung des Vaters und sein erstes eigenes Musikinstrument. Und nun darf er sein Orgelspiel perfektionieren. Beim Chorregenten von Burghausen. Und sogar umsonst. Denn der Meister ist schwer beeindruckt vom Können und vom Willen dieses Weberjungen. Zu Hause üben aber darf er nur am Abend. Tagsüber bleibst du mir am Webstuhl sitzen. Was Franz auch brav tut, bis zu seinem 18. Lebensjahr. Dann erst erlaubt ihm sein Vater, die ersehnte Lehrerausbildung zu machen. Schon bald hat er die Prüfungen abgelegt, dann bei seinem Lehrmeister Peterlechner ein Praktikum als Schulgehilfe absolviert und nun kann Franz seine erste Stelle antreten. Als Volksschullehrer, Messner und Organist, und zwar in Arnsdorf, einem Nachbarort von Oberndorf. Leider nicht ohne Probleme, denn das Land Salzburg akzeptiert seine Zeugnisse nicht. Also muss er alle Prüfungen wiederholen. Und die Dienstwohnung in Arnsdorf ist auch noch besetzt von der Witwe seines Vorgängers. Um diese Wohnung zu erhalten, muss der 20-Jährige die um Jahre ältere Frau heiraten. Wie sich herausstellt, ist Franz nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, er ist auch ein sehr guter Lehrer. Und bald gilt die Schule von Arnsdorf als die beste im ganzen Bezirk. Aber die Bezahlung ist schlecht. Und so ist es dem Lehrer gerade recht, dass er sich nach einigen Jahren etwas dazu verdienen kann. Er soll auch die Orgel der St. Nikolakirche spielen, im 4 Kilometer entfernten Oberndorf. Dort, wo bald ein neuer Hilfspfarrer eintreffen wird. Hier also, in Oberndorf, an der Salzach, kreuzen sich die Lebenswege von Franz Xaver Gruber und Josef Mohr. Für kurze Zeit, nur knapp 2 Jahre. Aber die Spanne sollte ausreichen, um ihr Weihnachtslied zu schaffen. Gruber ist jetzt 31 Jahre alt, Mohr 26. Die Zeiten sind schlecht und die Menschen buchstäblich bettelarm. So kurz nach den napoleonischen Kriegen und dem Jahr ohne Sommer. Besonders hart getroffen hat es die Salzach-Schiffer. In Oberndorf gibt es viele Schiffer. Sie bringen auf ihren Booten das Salz von der Stadt Hahlein den Strom hinunter. Aber in Oberndorf muss der wertvolle Rohstoff umgeladen werden. Hier nämlich macht die Salzach eine scharfe Biegung und mittendrin in der Flussschleife gibt es einen Felsen mit gefährlichen Stromschnellen. Daran kommen die Schiffe nicht vorbei. Deshalb tragen die Schiffer das Salz über eine Brücke in die Stadt Laufen, die am anderen Ufer liegt, und verladen es dort auf größere Transportschiffe, die dann bis Passau hinunter und über die Donau bis zum Schwarzen Meer fahren. Doch nun ist Laufen plötzlich bayerisch und quer durch den Fluss verläuft eine bewachte Grenze. Plötzlich sollen die Schiffer Zoll zahlen. Nach all diesen Kriegs- und Hungerjahren, die unsere Arbeit eh schon so geschott haben. Und so treibt die Trennung von Laufen viele von ihnen endgültig in den Ruin. Aber die Schiffer sind stolze Leute und halten auch jetzt in Zeit größter Not fest zusammen. Sie beten zum heiligen Nikolaus, dem Beschützer der Seeleute, und zum heiligen Christophorus, dem Patron der Lastträger. Und wenn der Fluss zugefroren ist, ziehen sie als Sternsinger von Tür zu Tür. Auch wenn sie dem christlichen Glauben folgen, ist ihr Treffpunkt eher das Wirtshaus als die Kirchenbank. Der gesellige Josef Mohr, der nur eine kleine, karge Schlafkammer im Messnerhaus bewohnt und sich in den umliegenden Wirtshäusern verköstigen muss, findet bald einen Weg zu den Herzen der Schifferleute. Er trinkt und singt und lacht mit ihnen, er steigt in ihre Boote und er geht mit seiner Gitarre auch zu denen hin, die das Vertrauen in Gott verloren haben. Ihm folgen die Schifferleute gerne in die Kirche. Seinem Vorgesetzten, dem Pfarrer Georg Heinrich Nöstler, passt die ganze Sache gar nicht. Immer öfter kommt es zu Spannungen zwischen den beiden. Schließlich schreibt Nöstler einen Beschwerdebrief an den Bischof. Er spielet und trinket nächtlicherweile. Er singet mit und unter anderen oft nicht erbauliche Lieder. Er schwätzt auch mit Personen anderen Geschlechts. Beim letzten großen Wasser fuhr er gleich anderen Schiffbuben im Nachen herum. So beschwert sich der ältere Pfarrer über seinen trinkfesten und volksnahen jungen Kollegen. Mit Erfolg. Mohr soll im Jahr darauf versetzt werden. Aber noch ist Josef Mohr in Oberndorf und bald kommt jener 24. Dezember, an dem er seinem Freund Franz Xaver Gruber sein Gedicht bringen wird. Schau mal her. Das habe ich vor 2 Jahren geschrieben. Im Lunga oben, in Maria Pfarr. Ein Gedicht? Mhm. Da schau her. Ja, es ist nichts Großes jetzt. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Nur das traute heilige Paar, holder Knab im lockigten Haar. Gefällt's dir? Ja, ja, schön ist das. Hat was Tröstliches. Und du meinst... Ja, genau. Schreib du doch bitte eine Melodie dafür. Für 2 Solostimmen und Chor und für Gitarrenbegleitung. Das singen wir dann bei der Krippe und ich spiele die Gitarre. Wunderbar. Pass auf, du wirst sehen, das wird unsere Leute freuen. In Zeiten wie diesen. Mohr bleibt noch eine Weile, dann muss er zurück. Und Gruber denkt sich eine passende Melodie für das Gedicht seines Freundes aus. Wenige Stunden nur benötigt er, dann eilt er nach Oberndorf und überreicht seinem Freund die handgeschriebenen Noten. Nichts Bedeutendes. Nur eine einfache Komposition. Und noch in derselben Nacht führen die beiden Männer ihr Lied in der St. Nikola-Kirche in Oberndorf auf. Eine Uraufführung an Heiligabend. Ganz schlicht, als Duett von zwei Männerstimmen, begleitet nur von einer Gitarre. Keine Orgel, kein Orchester. Einfach und schlicht. Sanft und leise. Wie das Summen einer Mutter, die ihr Kleines in den Schlummer wiegt. Und so andächtig und feierlich wie eine Weise, die ein Hirte auf dem Feld unterm Sternenhimmel singt. Als die letzten Töne verklungen sind, hat es, so wird berichtet, viel Beifall gegeben. Im Herbst muss Josef Mohr dann Oberndorf verlassen. Franz Xaver Gruber komponiert für seinen Freund ein Abschiedslied. Und es heißt, der junge Hilfspfarrer sei zu Tränen gerührt gewesen. Gruber bleibt noch viele Jahre, dann zieht auch er weiter, auf der Suche nach einem Ort, wo er sich ganz der Musik widmen kann. So kommt er schließlich nach Hallein, die damals zweitgrößte Stadt des Landes Salzburg. Hier bildet er Sängerinnen und Musiker für den Kirchenchor aus. Hier kann ich komponieren und dirigieren. An den hohen Feiertagen habe ich sogar ein großes Orchester und große Chöre. Das bereitet mir wahrlich große Freude. Fast 30 Jahre lang wirkt Franz Xaver Gruber in Hallein, bis zu seinem Tod im Jahr 1863. Dreimal in seinem Leben hat er geheiratet und 12 eigene Kinder aufgezogen. Aber nur 4 von ihnen sind erwachsen geworden. Über 90 Werke hat er zeitlebens komponiert und alle diese Kompositionen waren ihm wichtiger als sein Weihnachtslied aus Oberndorf. Alle sind sie heute so gut wie vergessen. Nicht jedoch dieses kleine, schlichte Stille Nacht. Das ist ein Welthit geworden. Verdient hat Franz Xaver Gruber als Komponist damit nichts. Auch wenn er die ersten Erfolge seines Liedes noch miterleben sollte. Der Texter Josef Mohr hingegen stirbt, ohne zu ahnen, wie berühmt das Lied werden würde. Nachdem er Oberndorf verlassen hat, geht es in seinem Leben unruhig weiter. Es treibt ihn von einer Pfarrei zur nächsten. Sesshaft wird er erst in Wagrain, einem Ort weit südlich der Stadt Salzburg. Als Mohr dort ankommt, trifft er auf eine bitterarme Gemeinde und eine baufällige Baracke, in der über 100 Kinder in einem einzigen Raum unterrichtet werden. Bereits ein Jahr später steht hier ein neues großes Schulhaus, organisiert von Mohr mit Unterstützung der Gemeinde und vieler Spender. Zur Schule gehen kostet zu dieser Zeit noch viel Geld. Ärmere können sich das nicht leisten, also ermöglicht Mohr vielen Kindern den Schulbesuch. Außerdem unterstützt er Witwen und Waisen und kümmert sich um alle, die viel Kummer haben. 11 Jahre lang wirkt Josef Mohr in Wagrain bis zu seinem Tod im Jahr 1848. Er stirbt so arm, wie er auf die Welt gekommen ist. Zurück ins Jahr 1819. Die Wege der beiden Freunde haben sich nun getrennt. Mohr ist weitergezogen, Gruber in Arnsdorf geblieben. Ob ihr Weihnachtslied im nächsten Jahr überhaupt noch gesungen wurde, wissen wir nicht. Vermutlich wäre es in Vergessenheit geraten. Wenn, ja, wenn es da nicht diesen Zufall gegeben hätte. Meister Mauracher, hier, sie klingt nicht mehr gut. Mit eurer Geschicklichkeit müsste eine Reparatur doch möglich sein. Die Orgel von Arnsdorf muss repariert werden. Und dafür holt Franz Xaver Gruber einen bekannten Orgelbaumeister. Ja, da ist tatsächlich einiges zu tun. Eine ganze Weile brauchen, das zu richten. Wird auch wohl ein Batzen Geld kosten. Und dieser Karl Mauracher wird in der Verbreitungsgeschichte vom Lied Stille Nacht eine buchstäblich tragende Rolle spielen. Ah, da mache ich mich besser mal an die Arbeit. Im Laufe dieser Arbeit lernt der Orgelbaumeister das Lied Stille Nacht kennen. Er lässt sich die Noten geben und bringt sie ins heimatliche Zillertal. Und mit eben diesem Zillertal hat es eine besondere Bewandtnis. Das karge Gebirgsland Tirol ist schon seit langem überbevölkert. Und nun, nach dem Jahr ohne Sommer, müssen noch mehr Bauern auswandern oder ihre Kinder als Gratisarbeitskräfte nach Süddeutschland oder in die Schweiz schicken, um sie vor dem Hungertod zu bewahren. Viele Zillertaler ziehen im Winter als Wanderhändler durch die Lande und verdienen sich damit ein Zubrot. Auf Messen und Märkten bieten sie ihre Ware frei. Gemsenlederne Handschuhe etwa oder Schnitzereien oder Bettlaken aus Leinen. Um die Kundschaft anzulocken und den Verkauf anzukurbeln, singen die Wanderhändler Stanzeln, kurze, oft auch spöttische Musikeinlagen. Die bekanntesten unter den singenden Händlern sind die Geschwister Rainer aus dem Zillertal. Ihre Musikeinlagen kommen dermaßen gut an, dass es sich bald als einträglicher erweist, nur mehr zu singen. Und so haben die Tiroler Nationalsänger, wie sie sich nennen, bald auch das Lied Stille Nacht im Gepäck. Jahrelang reist die Sängerfamilie quer durch Deutschland und bringt dabei das Weihnachtslied von einer Stadt zur nächsten. Dann geht sogar per Schiff nach London. Dort lässt sie der englische König George IV. Von Kopf bis Fuß neu einkleiden. Das nenne ich mir eine alpenländische Tracht, nicht wahr? Und noch dazu eine königliche. Samt und Seide sollen meine lieben Tiroler bekommen. Und auf den Rock Hermelinpelze und goldene Knöpfe, alle mit dem englischen Wappen. Von da an treten The Rainers nur mehr in den Fantasiekostümen auf, die ihnen der König spendiert hat. Und ihre Folklore passt so richtig gut zu den romantischen Vorstellungen, die das Publikum von den urigen Tirolern hat, diesem tapferen Bergvolk, das den Truppen Napoleons zu trotzen wagte. So bereisen sie die ganze Insel, werden vom Publikum gefeiert und verdienen viel Geld. Und sorgen dafür, dass nun Stille Nacht auch in England beliebt wird. Mit dem Weihnachtslied auf Wanderschaft sind auch die Geschwister Strasser, eine Handschuhmacherfamilie, ebenfalls aus dem Zillertal. Sie besuchen im Jahr 1831 den Weihnachtsmarkt in Leipzig und singen bei einem ihrer Auftritte auch Stille Nacht. Ist das ein schönes Lied? Sowas habe ich noch nie gehört. Die Leipziger sind so begeistert, dass sie die Tiroler Familie gleich wieder fürs nächste Jahr buchen. Kurz vorher, am 15. Dezember 1832, erscheint im Leipziger Tageblatt ein Leserbrief. Möchten doch die Geschwister Strasser sich bewogen finden, in dem bevorstehenden Concerto das schöne Weihnachtslied Stille Nacht zum Besten zu geben. Sie würden sich dadurch viele Freunde ihres herzerhebenden Gesanges dankbar verpflichten. Noch jemand muss im Jahr zuvor das Weihnachtslied der Tiroler Sängerfamilie gehört haben. Der Verleger August Robert Friese aus Dresden. In seinem Haus wird bald darauf Stille Nacht gedruckt. Und zwar als echtes Tiroler Lied, gesungen von den Geschwistern Strasser aus dem Zillertale, treu diesen trefflichen Natursängern nachgeschrieben. Nun ist das Weihnachtslied also ein Tiroler Volkslied und wandert immer weiter, bis es schließlich in Hamburg ankommt. Die Hansestadt ist seit Jahren voll von Auswanderern aus ganz Europa, die mit dem Schiff nach Amerika wollen. Sie flüchten vor Hunger und Not und träumen von einem besseren Leben. Und sie haben den Mut, die große Fahrt übers Wasser zu wagen. Allein in Deutschland werden in den Jahrzehnten nach dem Jahr ohne Sommer über 5 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Das Tor zur neuen Welt ist der Hamburger Hafen mit seinen Holzbrücken und Stegen, an denen sich, soweit das Auge reicht, die hohen Masten der stattlichen Segelschiffe aneinanderreihen. Und überall geschäftiges Treiben. Alle an Bord! Kinder, bleibt ganz nah bei mir. Ja, Papa. Lasst euch nicht schubsen. Gleich sind wir oben. Ich will zurück. Ich will zur Mama. Die Mama kommt nach, wenn das Neugeborene wieder gesund ist. Weiter. Kranke dürfen nicht aufs Schiff, das weißt du doch. Sie wird nachkommen, das verspreche ich dir. Fest drückt dieser Vater sein Kind an sich und sein Gesicht in die verklebten Haare des jüngsten Sohnes. Die anderen sollen nicht sehen, dass auch ihm die Tränen kommen. Ich muss jetzt zusehen, dass alle heil an Bord kommen. Hoffentlich treffe ich den Hans wieder. Der wird uns helfen. Hans ist einer der vielen Bordseelsorger, die während der mehrwöchigen Überfahrt die Auswanderer betreuen. Er kommt geradewegs aus dem Rauen Haus. Das Raue Haus ist ein Heim in Hamburg, das der Theologe und Sozialreformer Johann Hinrich Wichern gegründet hat. Hier unterrichtet er verarmte Kinder und Jugendliche. Hier bildet er evangelische Missionare aus, darunter auch jene Seelsorger, die auf den Auswandererschiffen arbeiten sollen. Außerdem hat Wichern gerade ein Singbuch mit einer Sammlung an verschiedenen Liedern zusammengestellt. Darin auch vertreten das Stille Nacht. Dieses Liederbuch bekommen alle Studenten am Ende ihrer Ausbildungszeit von Vater Wichern persönlich überreicht. Und die Bordseelsorger ihrerseits geben das Buch an die Auswanderer weiter. Schaut her, hier auf Seite 114 ist das Weihnachtslied. Wenn euch das Heimweh nach der alten Heimat überfällt, dann singt es einfach miteinander. Das wird euch trösten. So kommt Stille Nacht massenhaft, gewissermaßen als Gepäckstück, in die neue Welt. Gleichzeitig ist dort jemand unterwegs, der ebenfalls dafür sorgt, dass das Lied immer bekannter wird. Es ist die Rainer Family, die zweite Generation der Ur-Rainer. Diese neue Truppe soll den Original-Rainer-Geschwistern möglichst ähnlich sein. Deshalb wird sie von einem amerikanischen Unternehmer regelrecht gecastet. Am Weihnachtsabend 1839 singt die Rainer Family zum ersten Mal Stille Nacht in New York. Dann geht sie auf mehrjährige Tournee durch die Staaten. Auch nach Russland reist die Kompanie. Für ganze 10 Jahre. Das Weihnachtslied ist jetzt 50 Jahre alt und nun auch im Osten bekannt. Unbekannt aber sind die Namen seiner Schöpfer. Josef Mohr und Franz Xaver Gruber sind längst vergessen. Bis es einer wissen will. Und zwar König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen, der das Lied besonders liebt. Seine Hofmusikkapelle schickt im Jahr 1854 einen Brief nach Salzburg ins Kloster St. Peter, wo ihn ein gewisser Felix Gruber in die Hände bekommt. Vater, das glaubst du nicht. Wir haben aus Berlin einen Brief bekommen von der königlichen Hofkapelle. Ah, die Preußen. Dort wollen die wissen, wer Stille Nacht komponiert hat. Na hier, lies doch. Ja, Felix, woher wissen die denn, dass du in St. Peter Sängerknabe bist? und dass du mein Sohn bist. Na, na, ich bin nur zufällig zu dieser Anfrage gekommen. Die wissen nichts von mir. Wollen die nicht überhaupt? Die haben deswegen nach St. Peter geschrieben, weil sie glauben, es könnte vielleicht der Michael Haydn der Komponist sein. Und der hat ja viele Jahre bei uns gearbeitet. Aber lies doch erst einmal. Der alte Gruber staunt nicht schlecht, als er erfährt, welch weite Kreise sein Lied in der Zwischenzeit gezogen hat. Ja, sowas führen's schon seit Jahren auf, immer zur Christmette. Aber jetzt muss sie da schon was richtigstellen. Und so schreibt er, der wahre Urheber, auf, woher das Lied wirklich stammt. Sein Schriftstück dazu nennt er Authentische Veranlassung zur Komposition des Weihnachtsliedes Stille Nacht, Heilige Nacht. Am 24. Dezember des Jahres 1818, als der damalige Hilfspriester Herr Josef Mohr bei der neu errichteten Pfarre St. Nikola in Oberndorf dem Franz Gruber ein Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen, eine hierauf passende Melodie für zwei Solostimmen samt Chor und für eine Gitarrenbegleitung schreiben zu wollen. Überbrachte am nämlichen Abend noch dem seine einfache Komposition, welche sogleich in der heiligen Nacht mit allem Beifall produziert wurde. Diese Klarstellung schickt Franz Xaver Gruber nach Berlin und die Noten gleich mit. Geld verlangt er keines. Ein geschäftstüchtigerer Komponist hätte mit Stille Nacht ein Vermögen machen können. Um die Jahrhundertwende wird das Lied bereits auf allen Kontinenten gesungen. Zum richtigen Welthit wird es allerdings erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die ersten Tonträger auf den Markt kommen. Jetzt kann man zum ersten Mal in der Geschichte Gesang und Musik konservieren und vervielfältigen. Jetzt kann man sich das Lied vorspielen lassen, so oft und wann immer man will. Man muss es nicht mehr selbst singen oder spielen. Und welches Medium auch immer ab nun entwickelt wird, ob Leierkasten oder CD, ob Radio oder YouTube, fast immer ist Stille Nacht unter den ersten Aufnahmen. Als die Schallplatte entwickelt wird, haben alle Firmen, die Plattenpressen, auch das Weihnachtslied im Programm. Berühmte Opernstars, große Chöre und Orchester nehmen es auf. Und jeder, der in der Unterhaltungsindustrie was zu sagen hat, singt Stille Nacht auf Schallplatte. Von Frank Sinatra und Elvis Presley, Udo Jürgens, Katharina Valente oder die Comedian-Harmonists. Das Weihnachtslied wird zum Kassenschlager. Allein das Silent Night von Bing Crosby verkauft sich 30 Millionen Mal. Dabei hat der amerikanische Sänger, der unter anderem auch für den Weihnachtshit White Christmas berühmt geworden ist, seinen beispiellosen Erfolg gar nicht geplant. Der Hype um den Hit entstand aus purem Zufall. Im Jahr 1934 kommt eines Tages ein Missionar in das Aufnahmestudio von Larry Crosby. Mr. Crosby? Dem Bruder des Sängers Bing Crosby. Ich habe da einen Stummfilm über meine Arbeit in China gedreht. Damit will ich jetzt durchs Land ziehen und Geld sammeln. Aber das, was ich dazu erzähle, das will ich aufnehmen. Und dafür möchte ich mir von euch ein Gerät ausleihen. Aber Larry hat eine noch bessere Idee. Er schlägt vor, dass sein Bruder Bing ein paar Lieder zur Untermalung dieser Erzählstrecke einsingt, am besten auch Stille Nacht. Die Lieder werden aufgenommen und bei den Auftritten des Priesters verkauft, mit durchschlagendem Erfolg. Hör mal, Bing, dein Silent Night, das nehmen wir jetzt nochmal auf. Und zwar richtig professionell mit Orchester. Das bringen wir groß auf den Markt. Es wird die wohl erfolgreichste Stille Nachtaufnahme aller Zeiten. Bestimmt halten auch deshalb in den Vereinigten Staaten viele Menschen Stille Nacht für ein amerikanisches Volkslied. bis die Autorin und Schauspielerin Hertha Pauli, gebürtige Österreicherin, im Jahr 1943 das Buch Silent Night, The Story of a Song schreibt, in dem sie vom eigentlichen Ursprung des Liedes erzählt. Witzigerweise stellt sie damit zwar etwas richtig, erfindet aber gleichzeitig eine Legende, die sich bis heute hartnäckig hält. Eine hungrige Kirchenmaus hätte den Blasbalg der Orgel von St. Nikola durchgebissen. Deshalb sei die Orgel ausgefallen und hätte durch ein anderes Instrument, Moors Gitarre eben, ersetzt werden müssen. Wie gesagt, eine schöne Legende. Stille Nacht war von Anfang an für Gitarre geschrieben worden. Erfinden und ausschmücken, das ist auch das Geschäft der Filmemacher. Seit mehr als 100 Jahren werden Filme über das Weihnachtslied gedreht. Die Geschichte selbst, zwei Männer schreiben ein Lied, gibt dramaturgisch nicht viel her. Deshalb werden Stille-Nacht-Filme meistens etwas aufgemotzt, zum Beispiel mit einer Liebesgeschichte oder etwas Action. Filme müssen nun mal spannend sein, sonst steht das Kinopublikum auf und geht. In der Verfilmung »Das ewige Lied« etwa aus dem Jahr 1998 sieht man, wie gefährlich die Salzach-Schiffer unterwegs sind, wie sie erkranken und verhungern. Das bietet schon einiges an Nervenkitzel. Dabei bietet die weitere Verbreitungsgeschichte von Stille Nacht an sich ausreichend spannenden Stoff. Immer wieder spielt es bei großen historischen Ereignissen eine zentrale Rolle. Etwa beim Treffen zwischen dem britischen Premierminister Winston Churchill und dem amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt im Park des Weißen Hauses in Washington am 24. Dezember 1941, als in Europa der Zweite Weltkrieg tobt. Fast die ganze Welt ist in einen tödlichen Kampf verwickelt, mit den schrecklichsten Waffen, die Wissenschaft erschaffen kann. Aber für diese eine Nacht sollte jedes Haus eine hell erleuchtete Insel des Glücks und des Friedens sein. Nach dieser Rede wird der Christbaum im Garten des Weißen Hauses erleuchtet. Und dann singen Churchill und Roosevelt mit allen, die da sind, Silent Night, Holy Night. Vielleicht hat es an diesem Heiligabend im Weißen Haus genauso hoffnungsvoll geklungen wie der Gesang von Josef Mohr und Franz Xaver Gruber, damals in Oberndorf, nach den napoleonischen Kriegen. Fast zur selben Zeit steht über 6000 Kilometer entfernt in Berlin Josef Goebbels vor dem Mikrofon und heizt seinem Publikum mit einer Rede ein. Und dann fordert der Propagandaminister via Radio seine Zuhörer auf. Singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute das alte deutsche Weihnachtslied Stille Nacht. Es folgt eine auf Adolf Hitler umgedichtete Version, die das Heimatgefühl ankurbeln soll und den Diktator als Messias darstellt. Ohne sich wehren zu können, ist das Lied zum Propagandawerkzeug des Nazi-Regimes geworden. Aber nicht nur der Nationalsozialismus hat das Weihnachtslied für seine Zwecke gecovert und missbraucht. Auch in der Arbeiterbewegung zum Beispiel hat man es in den kommenden Jahren umgedichtet. Stille Nacht, traurige Nacht, Arbeitsvolk aufgewacht. Oder vor gar nicht so langer Zeit Spottlieder auf den Konsumrausch daraus gemacht. Billige Nacht, eilige Nacht, Ratenkauf leicht gemacht. Am legendärsten aber bleibt wohl bis heute jenes historische Ereignis in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Es beginnt damit, dass ein deutscher Leutnant an der Westfront zu einem britischen Offizier gesagt haben soll: Mein Gott! Warum können wir denn nicht einfach Frieden machen und einfach nach Hause gehen? Statt zu töten, legen am 24. Dezember 1914 die Soldaten ihre Waffen und Helme nieder, stellen beleuchtete Weihnachtsbäumchen auf die Wälle und tauschen Tabak und Getränke aus. Wie und wo genau dieser einmalige Waffenstillstand zustande gekommen ist, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Doch es muss in der Umgebung von Ypern im belgischen Flandern gewesen sein. Tausende Soldaten aus Deutschland, England und Frankreich stimmen über die Front hinweg Stille Nacht, Heilige Nacht an, jeder in seiner Muttersprache. Diese Kriegsnacht ging als Wunder der Verbrüderung in die Geschichte ein. Stille Nacht war längst zum Inbegriff von Harmonie und Brüderlichkeit geworden. Damals legte sich für kurze Zeit jener Frieden über die Kämpfe, den Josef Mohr knapp 100 Jahre zuvor herbeigesehnt hatte. Ist Stille Nacht also ein Friedenslied? Fragen wir einen, der sich auskennt mit dem Lied und mit der Friedensbotschaft, den gebürtigen Schweizer Urban Stillhardt, einen Musiker und Benediktinerpater aus Südtirol. Im Stille Nacht selbst wird der Friede eigentlich nicht angesprochen, sondern nur die Szene von Bethlehem. Wenn man aber zu einem kleinen Neugeborenen hingeht, dann spürt man doch, wie viel Ruhe und Sanftheit dieses Kind ausstrahlt. Und das war sicher auch in Bethlehem dort der Fall. Wenn wir jetzt aber auf das Hirtenfeld gehen, dann kommt ja ein Engel, der sagt, Christus ist geboren. Und dann hören wir eine Engelschar, die singt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. Und deshalb verbinden wir Weihnachten und die Friedensbotschaft miteinander. Stille Nacht ist zu einem Weltfriedenslied geworden und für so viele Familien auf der ganzen Welt zum Fixpunkt für den Heiligabend. Auch deshalb wurde es im Jahr 2011 in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Was aber hat es mit einem Lied auf sich, das nur zur Weihnachtszeit erklingt und dennoch Milliarden von Menschen begeistert? Was ist das Besondere an dieser Melodie? Das Lied ist im Siciliano-Stil geschrieben, das heißt, es steht im Sechsachteltakt. Das ganz Typische des Siciliano-Stils ist, dass das Kopfmotiv punktiert ist. Also wir haben Stille Nacht. Und gerade diese Punktierung haben wir bei vielen anderen Liedern, die im gleichen Stil komponiert worden sind. Ganz angenehm ist das Lied, weil es so wiegend ist. Es hat so einen lyrischen Charakter. Und deshalb haben vermutlich die Leute das Lied auch so gerne angenommen. Es ist in ganz einfacher Harmonik geschrieben, so wie jedes andere Volkslied. Und was hat Stille Nacht so populär gemacht? Das Lied ist so populär geworden, weil es zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Es hätte sicher ein anderes Weihnachtslied auch sein können, aber es war halt eben das Stille Nacht. Dazu kommt, so Pater Urban Stillhardt, dass Stille Nacht in Strophenform geschrieben ist und eine sehr einfache Melodie hat, keinen großen Umfang, keinen komplizierten Rhythmus und Elemente, die sich wiederholen. Außerdem schafft das Lied eine Verbundenheit, die nicht auf die Religion des Christentums beschränkt ist. Das Stille Nacht ist eigentlich für die weihnachtliche Zeit so etwas wie eine Sigla geworden. Eine Sigla ähnlich der Tagesschau, einer Nationalhymne oder bei Tatort. Da brauchen wir nur einen Ton, zwei, drei Töne und schon wissen wir ganz genau, was es ist. Identifikation, also mit der Weihnachtszeit. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es handelt sich um Weihnachten. Kein Wunder, dass man heute Stille Nacht in über 300 Sprachen singt. Auf Französisch heißt es Douce Nuit, Sainte Nuit. Auf Türkisch Sakin Getche, Kutsal Getche. Und auf Maori Mari Tepo, Tama Tepo. Das hätte den beiden Freunden aus Oberndorf bestimmt gefallen. Ursprünglich hat das Lied ja 6 Strophen, gesungen werden aber meistens nur 3 und das sind genau jene 3 Strophen, die mit Bethlehem zu tun haben. In der ersten Strophe, da wird das Paar angesprochen, das heißt also Josef und Maria. In der zweiten Strophe haben wir die Hirten und in der dritten Strophe gehen wir dann hin zur Krippe. Da ist es dann das Jesuskind, das uns entgegenlacht. Warum heute auf die restlichen 3 Strophen meist verzichtet wird, hat nicht nur damit zu tun, dass man sich 3 Strophen besser merken kann als 6, sondern auch damit, dass es in den Strophen 3, 4 und 5 um die theologische Frage geht, warum Jesus Mensch werden musste. Eine nicht ganz einfache Geschichte. Ist Stille Nacht also doch ein Kirchenlied? Das Stille Nacht ist natürlich ein geistliches Lied, weil es geistlichen Inhaltes ist. Aber es ist nicht unbedingt für den Gottesdienst komponiert worden. Allerdings gab es immer wieder Diskussionen, ob es tatsächlich ein Lied ist, das man im Gottesdienst auch singen soll. So mag ich mich erinnern, dass 1975, als das Gotteslob, das ist das katholische Gesangbuch, für den ganzen deutschen Sprachraum zusammengestellt wurde, es eine Diskussion gab, ob das Stille Nacht in das Gotteslob hineinkommen soll oder nicht. Man hat sich dann schlussendlich für das Stille Nacht entschieden. Und so wurde aus dem zwischenzeitlich versehentlichen Volkslied und späteren Radiohit nun auch ein offizielles Lied der Kirche. Eine weitere bemerkenswerte Station auf dem Erfolgsweg des Musikstückes, welches einst als musikalisches Weihnachtsgeschenk für die Oberndorfer Gemeinde seinen Anfang nahm, dann übers Zillertal hinaus in die Welt getragen und schließlich in aller Welt gesungen wurde und immer noch wird. Von groß und klein, von arm und reich, vom Laienchor und vom Popstar. Wie kaum eine andere Melodie trifft es die Menschen im Herzen. Und hält die Sehnsucht wach, in einer friedlicheren, stilleren Welt leben zu wollen. Wenn wir in ein Kaufhaus gehen oder in ein Restaurant, dann ist die Musik eigentlich fast unvermeidlich. Irgendwo tönt es und klingt es immer wieder. Und wir haben auch sehr viel Verkehrslärm auf unseren Straßen. Das heißt, es ist eigentlich nie ruhig in unserer Welt. Auf einem Berg zu sein, dort in den Himmel zu schauen, die Sterne zu sehen, dann spüren wir plötzlich, was es heißt, Ruhe. Da können wir die Stille erleben. Und ich glaube, dass Stille Nacht will genau diese Stille vermitteln und ist in dem Sinn eigentlich eine Sehnsuchtsmusik. Die Kirche St. Nikola von Oberndorf gibt es heute nicht mehr. Die Hochwasser der Salzach haben sie immer wieder so stark beschädigt, dass man sie abtragen musste. Auf dem Schuttkegel der abgerissenen Kirche steht heute die Stille Nachtkapelle. Jedes Jahr an Heiligabend, immer um 17 Uhr, gibt es hier eine Gedächtnisfeier. Dann treffen sich tausende Menschen aus aller Welt vor der kleinen achteckigen Kapelle, um gemeinsam einzustimmen. Auch wenn es vielleicht ein kleiner Widerspruch sein mag, lautstark und aus vollem Herzen über die Stille zu singen. Und pünktlich zum Fest, wenn im verdunkelten Wohnzimmer die Kerzen angezündet werden, erklingt die Melodie im Sechs-Achtel-Takt auf der ganzen Welt. Von Oslo bis Kapstadt, von La Paz bis Seoul und verbreitet diese besondere Stimmung, die aus dem 24. Dezember den Heiligabend macht. So wie vor über 200 Jahren, als der Hilfspfarrer und der Dorfschullehrer andachtsvoll an die Krippe traten und zum allerersten Mal ihr Weihnachtslied vortrugen. Auf Wiederhören bei Audible.